Traurigkeit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Nach einem Treffen mit US-Präsident Trump in Washington hat sich der ukrainische Präsident Zelensky in einem Telefonat mit den strategischen Partnern in Europa ausgetauscht. Themen waren ihm zufolge die Finanzierung von Waffenkäufen, die Luftabwehr in der Ukraine und mögliche Sicherheitsgarantien der USA. Zuvor hatte Zelensky bei seinem Besuch im Weißen Haus mehr Druck auf Russland gefordert. Staatschef Putin wolle keinen Waffenstillstand und müsse von daher an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Trump zeigte sich indes überzeugt, dass auch Putin den Krieg beenden wolle. Zudem gab er Zelensky weiterhin nicht die von Kiew erhoffte Zusage für eine Lieferung von Waffen mit großer Reichweite, wie etwa Tomahawk-Marschflugkörper. Mit solchen Systemen könnte die Ukraine auch militärisch und strategisch wichtige Ziele weit im russischen Hinterland treffen. Die Anfragen an Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung steigen laut einem Pressebericht in jüngster Zeit an. Es falle auf, dass sich etwa Eltern besorgt zeigten bezüglich einer womöglichen Wiedereinführung einer Wehrpflicht oder eines neuen Wehrdienstes, sagte der Sprecher der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden Juncker, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch von jungen Menschen, die womöglich bald wieder wehrpflichtig wären, Reservisten sowie aktiven Soldaten, nehmen die Anfragen zu. Einen starken Anstieg verzeichnet nach eigenen Angaben auch die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Im September habe die Homepage 125.000 Aufrufe registriert, während es noch im August rund 55.000 und im Mai erst 24.000 gewesen seien. Zudem verzeichne man steigende Mitgliederzahlen. Die Terrororganisation Hamas hat die Leiche einer weiteren israelischen Geisel an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Das teilte die israelische Armee mit. Mitarbeiter der Hilfsorganisation seien im Gazastreifen mit dem Sarg auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Sollte Israel die Identität der Leiche bestätigen, müsste die Hamas noch weitere 18 tote Geiseln übergeben. Die Übergabe der Geiseln ist Gegenstand der ersten Phase des von US-Präsident Trump vermittelten Friedensplans. Zuvor hatte die Hamas angekündigt, die Kontrolle über die Sicherheit in dem Palästinensergebiet zu behalten. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Mohammed Nassal, der dem engeren Kreis der politischen Führung der Hamas angehört. Er betonte, zudem werde man sich nicht zu einer Entwaffnung verpflichten. In Bangladesch sind Proteste gegen ein neues Statut der Übergangsregierung in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei setzte Tränen, Gasschlagstöcke und Blendgranaten ein, um hunderte Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Dhaka auseinanderzutreiben. Zeugen zufolge gab es mehrere Verletzte. Die Übergangsregierung von Friedensnobelpreisträger Yunus hatte mehrere Parteien eine Charta für Reformen und Neuwahlen ausarbeiten lassen. Einige linksgerichtete Gruppierungen unterzeichneten das Dokument nicht, ebenso wenig die von Studierenden neu gegründete Partei NCP. Sie kritisieren, dass verbindliche Regelungen zur Umsetzung der Charta fehlen. Im August des vergangenen Jahres war die zunehmend autoritär regierende Ministerpräsidentin Hasina nach massiven Protesten nach Indien geflohen. Damals gingen vor allem junge Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach 3:1 gewonnen. Die Tore für Union schossen Danilo Duki und Rani Khedira. Den Treffer für Gladbach erzielte Haris Tabakovic. Das Wetter.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr. Die Nachrichten. Nach einem Treffen mit US-Präsident Trump in Washington hat sich der ukrainische Präsident Zelensky in einem Telefonat mit den strategischen Partnern in Europa ausgetauscht. Themen waren ihm zufolge die Finanzierung von Waffenkäufen, die Luftabwehr in der Ukraine und mögliche Sicherheitsgarantien der USA. Zuvor hatte Zelensky bei seinem Besuch im Weißen Haus mehr Druck auf Russland gefordert. Staatschef Putin wolle keinen Waffenstillstand und müsse von daher an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Trump zeigte sich indes überzeugt, dass auch Putin den Krieg beenden wolle. Zudem gab er Zelensky weiterhin nicht die von Kiew erhoffte Zusage für eine Lieferung von Waffen mit großer Reichweite, wie etwa Tomahawk-Marschflugkörper. Mit solchen Systemen könnte die Ukraine auch militärisch und strategisch wichtige Ziele weit im russischen Hinterland treffen. Bundesjustizministerin Hubig will den Kampf gegen Menschenhandel intensivieren. Auch Deutschland sei Tatort etwa im Bau der Pflege und der Zwangsprostitution, sagte Hubig der Funke Mediengruppe und bezeichnete Menschenhandel als moderne Sklaverei. Deshalb müsse man das Strafrecht so anpassen, dass dieser effektiv verfolgt werden könne. Hubig kündigte an, sie wolle dazu bald Vorschläge vorlegen. Die Ministerin äußerte sich anlässlich des heutigen Europäischen Tags gegen Menschenhandel. Der Medienbericht listet Einzelheiten aus einem bislang nicht öffentlichen Referentenentwurf auf. Demnach könnten künftig für Menschenhandel bis zu 10 Jahre Haft drohen, statt bislang 5. Zudem sollen mit dem Straftatbestand dann auch weitere Ausbeutungsformen erfasst werden, wie beispielsweise bei Zwangsheirat, Adoption und Leihmutterschaft. Deutschland und die Türkei streben eine weitere Vertiefung ihrer Beziehungen an. Beide Länder hätten viele übereinstimmende Interessen, sagte Bundesaußenminister Wadefuhl nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Fidan in Ankara. Die Türkei sei nicht nur NATO-Partner, sondern auch ein strategischer Partner in außenpolitischen Belangen. Wadefuhl lobte unter anderem die Vermittlerrolle Ankaras beim Zustandekommen der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Der Außenminister sagte der Türkei Unterstützung auf ihrem Weg in die Europäische Union zu, vorausgesetzt, die Regierung gehe Reformen, etwa im Bereich der Menschenrechte, an. Fidan betonte, von Deutschland erwarte sein Land Unterstützung bei Themen wie der Zollunion und der Visafreiheit. Der Bundesrat hat die Abschaffung der rascheren Einbürgerung für besonders gut integrierte Ausländer gebilligt. Statt 3 Jahren müssen die Betroffenen nun 5 Jahre warten, ehe sie einen deutschen Pass erhalten können. Der Bundesrat legte keinen Widerspruch gegen das Gesetz ein, das der Bundestag bereits beschlossen hatte. Die bisherige Regelung war erst vor etwas mehr als einem Jahr von der damaligen Ampelkoalition eingeführt worden. CDU, CSU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, sie wieder zu streichen. Insbesondere die Union hatte argumentiert, dass eine Einbürgerung am Ende eines Integrationsprozesses stehen müsse und nicht am Anfang. Recherchen mehrerer Medien hatten ergeben, dass von der bisherigen Regelung jedoch ohnehin nur wenige Zuwanderer profitieren. Das neue Museum für Kunstwerke aus dem 20. Jahrhundert in Berlin wird voraussichtlich erst 2029 fertiggestellt. Das teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Zuletzt war von 2028 die Rede. Rund 6 Jahre nach dem ersten Spatenstich wurde gestern das Richtfest gefeiert. Die Gesamtkosten werden derzeit mit 507 Millionen Euro prognostiziert. Mit dem Neubau am Potsdamer Platz soll die neue Nationalgalerie erweitert werden. Das Wetter. Nachts in der Mitte und im Osten etwas Regen, im Süden Nebel und Hochnebel, im Norden gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad, stellenweise leichter Frost. Am Tage überwiegend heiter bis sonnig und trocken. Im Süden und Westen teils zäher Nebel oder Hochnebel, vereinzelt etwas Sprühregen, im Tagesverlauf auflockernd, Höchstwerte 9 bis 16 Grad.

Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle der Walzerkönig. Die lange Nacht des Johann Strauss. Eine Sendung von Jürgen König.